der Blick und leiser kommt der Wind, der mich in goldenen Träume weht. Antje, Antje, der mich in goldenen Träume weht, hat ja mein blondes Kind. Antje, Antje, das Blick soll dich grüßen von mir.